Verlah 7 Kilometer Stau und A2 Dortmund Richtung Braunschweig zwischen Hannover-Langenhagen und Kreuz Hannover-Buchholz 8 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Woche für Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir uns an dieser Stelle mit anhören, wie ein Mensch dem anderen das Lebenslicht ausbläst, was natürlich in höchstem Maße verwerflich ist. Ist es das aber auch dann, wenn man dieses andere Wesen selbst aus toter Materie erschaffen hat? Wenn es ausgedient hat und vielleicht sogar zur Bedrohung wird? Mit diesen Fragen setzen sich die kommenden zwei Krimitermine auseinander. Bevor wir uns nächste Woche den Robotern zuwenden, werden wir gleich Zeugen der Herstellung ihres Prototyps, des Golem. Seit dem frühen Mittelalter geistert dieser zum Leben erweckte Erdklumpen durch die jüdische Mystik. Weitere Legenden um den Golem entstanden im 16. Jahrhundert in Prag, dem größten jüdischen Ghetto Europas. Dort ist auch das folgende Hörspiel angesiedelt. Als der hohe Rabbi Löw den Golem erschuf. Hörspiel von Waltraud Levin nach Motiven aus jüdischen Märchen. Gelobt, der da rettet und erlöst. Hier bin ich, Rabbi und Meister. Der Gott unserer Väter stärke meinen Willen und läutere mein Herz. Hier bin ich, Schwiegervater. Willkommen. Der Gott Israels sei mit euch. Wozu hast du uns herbestellt, mitten in der Nacht? Ich brauche euren Beistand bei einem Werk, das dem bedrängten Volk der Juden Hilfe bringen und Not und Verfolgung von uns abwenden soll. Und ich habe dich, Ezechiel, meinen liebsten Schüler, und dich, Yitzhak, meinen Schwiegersohn, dazu auserkoren. Denn ihr seid wie ich Angeweihte der Kabbala, der geheimen Wissenschaft, die uns befähigt, mit der Hilfe des Herrn Zauberwerke zu verbringen. Hoher Rabbi Löw, es gibt für uns keine Hilfe. Es sei denn, Elias selbst käme auf seinem Feuerwagen herab und schützte die Kinder des Herrn. Das Pessachfest steht vor der Tür. Es finden sich immer Leute genug, die der alten Lüge Glauben schenken, dass die Juden zum Backen der Osterbrote Christenblut verwenden würden und deshalb ein Christenkind schlachten. Habt ihr davon gehört, dass Dina, die Tochter unseres Baders, von Haus entlaufen ist und ins christliche Kloster gehen will? Das ganze Prag der Juden ist in Empörung. Die Empörung wird sich bald in Entsetzen wandeln. Denn seit gestern sagt sie bei den Priestern aus, es entspräche der Wahrheit, dass die Juden die Pessachbrote mit Christenblut backen. Woher weißt du das, Meister? Tycho Brahe, der Sterndeuter des Kaisers, kam heimlich zu mir, um mich zu warnen. Und das ist noch nicht alles. Mit der Aussage wird das Verschwinden der christlichen Dienstmagd aus deinem Haus, Yitzhak, in Verbindung gebracht. Weh über uns. Weh über Israel. So sind wir verloren? Wir sind es nicht. Nachdem Tycho Brahe von mir gegangen war, bat ich den Herrn, mir zu sagen, wie ich den falschen Anklagen beikommen und unsere Judenstadt vor Mord, Brand und Plünderung bewahren könnte. Als ich endlich in Schwimmer verfiel, ward mir im Traum der Bescheid, mach einen Golem, ein Menschenbild aus Lehm, und belebe es Kraft der Künste der Kabbala. Der Golem wird euch beistehen im Kampf wider die Feinde und Verfolger. Aber Schwiegervater, was sollen wir dabei tun? Du allein bist der Meister der Kabbala. Wir sind törichte Schüler. Du stellst euer Licht unter den Scheffel, Yitzhak. Wichtig ist vor allem, dass ihr bereit seid, unserem bedrängten Volk zu helfen. Und unverbrüchlich zu schweigen. Seid ihr dazu bereit? Dazu sind wir bereit. Dazu sind wir bereit. So fastet morgen, reinigt euch im Tauchbad nach der Sitte der Vorfahren, legt eure Gebetsriemen an und kleidet euch in Weiß. Sodann lasst uns gemeinsam die Stadt verlassen, um die vierte Stunde nach Mitternacht und ans Ufer der Moldau gehen, das große Werk zu vollbringen. Dies ist der 20. Tag des Monats Adar im Jahre 5340 nach dem Kalender des Alten Bundes. Und wir haben die vierte Stunde nach Mitternacht. Die Zeit, wo das Dunkel am dichtesten ist und an die Erschaffung der Welt erinnert. Der Donner dröhnt wie die Stimme des Tiers, dessen Namen ich trage. Der Herr ist mit uns und unserem Werk. Halte die Fackel, Jitzhak, und bete ohne Unterlass. Hier hat der Fluss genügend feuchten Lehm ans Ufer geschwemmt. Ezechiel und ich werden aus diesem Lehm die Gestalt eines Menschen formen. Ich fürchte mich, Schwiegervater. Sei getrost. Wir tun ein Gott und Menschen wohlgefälliges Werk. Mir ist, Rabbi, als gleite der Lehm unter unseren Händen von selbst in die gewünschte Form. Schon ist die Gestalt zu erkennen. Es ist die Kraft unseres Geistes und der Kabbala, die dieses Wesen formt. Siehe. Siehe. Schon ist der Golem da. Er sieht aus, als ob er schläft. Noch ist kein Leben in ihm. Die vier Elemente sind zur Erschaffung des Lebens vonnöten. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Erde ist da. Ich vertrete die Luft, denn der Wind und der Geist sind eines. Und der Schall des Donners ist des Löwenstimme. Du, Jitzhak, vertrittst das Feuer, denn du bist wilden Temperaments. Du, Ezechiel aber, der du still bist und freundlich beharrend, sollst das Wasser vertreten. Schwiegersohn, umschreite diese Figur siebenmal und sprich den Zauberspruch. Fürchte dich nicht. Er trocknet. Der Mann aus Lehm trocknet. Er erwärmt sich. Schon glüht er wie Feuer. Ja, er strahlt wie ein Eisen in der Schmiedeesse. Der Himmel segnet dein Werk. Nun du, Ezechiel, Vertreter des feuchten Elements. Shema Jezreel, Adonai, Elohim, Adonai. Die Glut erlischt. Dampf wallt auf. Sieh, er wird zu einem Menschen. Bekommt Haar, Haut, Nägel, Lippen. Auch dein Tod ist gesegnet. Nun werde ich ihn umschreiten. Was tust du, Rabbi? Ich öffne seinen Mund und lege unter seine Zunge dies Amulett aus Hirschleder. Es ist beschrieben mit einem Zauberspruch und dem Schma Israel, unserem Hauptgebet. Und nun lasst uns gemeinsam aus dem ersten Buch Mose im zweiten Kapitel den siebenten Vers sprechen. Der Herr hat den Menschen aus Lehm geschaffen und er blies ihm ein den Odem des Lebens und der Mensch ward zur lebendigen Seele. Er belebt sich. Er atmet ein. Er öffnet die Augen. Was für ein Wunder. Nur die Kraft der Kabbala und die Macht unseres Willens. Steh auf, du da! Er erhebt sich. Was für ein Riesengebilde. Entsetzen. Fürchtest du dich vor deinem eigenen Geschöpf, Schwiegersohn? Das musst du nicht. Wir haben ihn zu unserem Heil erschaffen, nicht damit er uns schadet. Hast du die Kleider aus der Synagoge mitgebracht, Ezechiel? Das Gewand deines Synagogendieners? Ja, Rabbi. So, lasst ihn uns bekleiden. Und zeigt ihm an euch selbst, wie man die Kleidung schließt, wie man die Schuhe bindet und sich gürtet. Ihr seid seine Lehrmeister. Er wird euch in allen Stücken nachahmen. Wie ist seine Sprache? Er hat keine Sprache. Die Sprache kann nur Gott der Herr allein verleihen. Aber er bedarf der Rede nicht für die Aufgaben, die er erfüllen soll. Er muss nur hören und gehorchen. Nicke mit dem Kopf, Golem, zum Zeichen, dass du mich verstehst. Gott, der Allmächtige, er nickt wahrhaftig. Habe keine Sprache, höre und gehorche. Gehorche, Meister. Es sieht aus, als wenn er sprechen wollte. Vielleicht spricht er in seinem Inneren, als ein Nachhalter Worte, die wir ihm sagen. Aber unsere Ohren können ihn nicht vernehmen. Der Tag bricht an. Und unser Werk ist vollendet. Ich werde diesen Golem Josef nennen, damit er uns errettet, wie einst Josef seine Brüder errettete und seinen Vater Jakob, den Stammvater Israels. Josef, du wirst in meinem Hause wohnen und meine Befehle ausführen. Du wirst alles tun, was ich dir gebiete. Und wenn ich dir befehle, ins Feuer zu gehen, vom höchsten Turm zu springen oder in die tiefsten Meerestiefen hinabzusteigen. Alles, was er mir gebietet, und wenn er mir befiehlt, ins Feuer zu gehen, vom höchsten Turm zu springen oder in die tiefsten Meerestiefen hinabzusteigen. Seht, wie er nickt. Er versteht es. Schwiegervater, meinst du nicht, dieser tönerne Mann könnte uns gefährlich werden? Sieh seinen Riesenwuchs. Er wird gewaltige Stärke haben. Aber er ist doch zu unserem Schutz geschaffen worden. So ist es. Er hat in seinem Inneren keine Neigungen. Was er tut, tut er einzig aus Furcht, zurück ins Nichts versenkt zu werden. Er hat keine Seele. Habe keine Seele. Lasst uns gehen. Grundgütiger Gott, was ist das? Löw, was bringst du da für einen Fremden ins Haus? Mann, das ist ja ein Riese. Kaum, dass er durch die Tür passt. Perla, meinst du nicht, dass deine Worte ihn kränken müssen? Das ist ein armer Stummer, den ich auf der Straße angetroffen habe. Ein fremder Jude, dem wir helfen sollten. Ich habe ihm eine Stelle als Synagogendiener gegeben. Ein Stummer? Nun, das ist günstig, da kann er nicht widersprechen. Er wirkt redlich und unschuldig. Er wird dir nicht im Wege sein. Wenn ich ihn nicht brauche, wird er still im Winkel der Lehrstube sitzen. Für seinen Unterhalt sorgt die Gemeinde. Setz dich dahin, Josef! Josef heißt er. Nun, er sitzt da wie ein Geschöpf, dem Geist und Verstand abgeht. Kräfte scheint er ja zu haben. Gewiss, er hat Kräfte. Aber hüte dich, ihn zu häuslichen Arbeiten anzustellen. Denn es steht geschrieben, ein zu heiligen Zwecken bestimmtes Gefäß diene niemals zu alltäglichen Diensten. Aber jetzt so kurz vom Pessachfest, wo ich alle Hände voll zu tun habe mit Putzen, Räumen, Einkaufen und Kochen, könnte mir dieser Stumme ruhig zu Hilfe kommen. Perla, ich verbiete dir, ihn zu beschäftigen. Schon gut, Mann. Außerdem wird er als Synagogendiener sein Tun haben. Weißt du es etwa noch nicht? Der alte Diener Abraham Chaim ist im Morgengrauen verhaftet worden. Verhaftet? Frau, was sagst du da? Dina, die Baderstochter, diese verbrecherische Abtrünnige, hat behauptet, er habe das Dienstmädchen von meiner Tochter Feigl und deinem Schwiegersohn Yitzchak ermordet. Das sagst du mir erst jetzt? Und mit solcher Ruhe? Der Herr wird die Unschuldigen beschützen. Ja, wenn wir selbst sie beschützen. Das alles ist doch Lug und Trug. Was soll man darauf geben? Sage das unseren Feinden. Außerdem hat mich das Kommen dieses unheimlichen Stummen verwirrt. Wohin willst du? Zu den Gemeindevorstehern. Fort ist er. Der Mann tut wahrhaftig, als hinge das Wohl und Wehe Israels von ihm allein ab. Immer malen sie den Teufel an die Wand, die Herren Schriftgelehrten. Und immer denken sie gleich, man will uns totschlagen. Wieso? Leben wir nicht friedlich? Oh mein Gott, was schwatze ich hier auf diesen Stummen ein, der nicht mal nickt oder lächelt. Und dabei weiß ich vor Arbeit nicht, wo mir der Kopf steht. Der Wasserzuber ist leer und auf den Markt muss ich auch noch. Das wird er ja wohl noch bewältigen können, ohne dass ihm eine Perle aus der Krone fällt. Josef, hörst du mich? Dann nickt er wenigstens. Josef, Während ich weg bin, nimm den Zuber, geh zum Brunnen und bring Wasser ins Haus. Hast du verstanden? Gut, ich gehe. Ich nehme den Zuber, gehe zum Brunnen, hole Wasser ins Haus. Aber mein Mann ist doch gar nicht zu Haus. Grundgütiger, dieser verfluchte Stumme, da schleppt er ja immer noch das Wasser herbei. Ich war nur einen Moment fortgegangen. Einen besseren Wasserträger konntest du wohl nicht finden. Josef, hör auf, Wasser zu schleppen. Wir haben genug. Sie haben genug. Die Arbeit war schwer. Geht nach Haus, ihr Leute. Und kümmert euch um eure Angelegenheiten. Hier geschah kein Wunder. Nur eine Dummheit. Geht. Ich bitte euch. Eine Dummheit, sagt er. Geht. Ein Wunder hat er getan. Habe ich dir nicht eingeschärft, dass wir Josef nur zu gottgefälligen Diensten anstellen dürfen? Da kannst du sicher sein, dass ich dessen Dienste nicht mehr haben will. Nun habe ich doppelte Arbeit. So ein Dummkopf! Schilt ihn nicht. Er tut, was man ihm sagt. Erfahrung ist ein kostbares Gewürz, Perla. Jetzt hast du seinen Duft noch in der Nase. Sieh zu, dass du seiner nicht vergisst. Ach, Löw, ich bin ein geplagtes Weib. Perla, liebe Törin, weine nicht um so nichtige Dinge. Pessach ist noch lange hin. Du musst nicht etwas vorbereiten, von dem wir noch nicht wissen, ob wir es fröhlich werden feiern können. Ich nehme Josef jetzt mit mir. Er hat andere Aufgaben zu erfüllen. Du kannst sicher sein. Den stelle ich nicht wieder an. Josef, bist du müde vom Wasserschleppen? Nein! Das ist gut! So folge mir! Ich folge meinem Meister, der mir das Leben gegeben hat. Wohin geht er, der Golem? Ich habe ihm befohlen, in dieser Nacht durch die Straßen des Ghettos zu streifen und jedermann anzuhalten, der sich mit einer schweren Last anzuschleichen versucht. Findet er, dass jemand die Leiche eines Menschen in die Judenstadt bringt, um uns zu beschuldigen, so bindet er denjenigen und seine Bürde aneinander und bringt sie vor die Obrigkeit Prags. Wahrhaftig, um unsere Feinde zu bekämpfen, braucht es übermenschlicher Kräfte. Du hast vernommen, Schwiegervater, wessen man den alten Abraham Chaim beschuldigt? Deswegen bin ich hier. Sag mir etwas über diese deine Magd. Da wird wohl Feigl, mein Weib, mehr wissen als ich. So hol sie. Ich bitte. Shalom. Friede mit dir, lieber Vater. Friede, meine Tochter. Sag mir etwas über deine vermisste Magd. Du weißt doch, wessen man den Abraham Chaim beschuldigt. Ja, Vater. Alena ist sehr jung und stammt von armen christlichen Eltern. Sie ist ein gutes Mädchen, hübsch und freundlich. Sie dient ja nicht nur bei uns, sondern hilft auch in vielen anderen jüdischen Häusern am Sabbat aus, wenn wir keine Arbeit mehr tun dürfen. Hat sie einen Mann oder einen Liebsten? Ja, ein Soldat der Wache kommt manchmal und holt sie ab. Er machte nie ein Hehl aus seiner Verachtung unseres Glaubens. Und Alena war darüber häufig betrübt und entschuldigte sich für Adam. Aber niemals hätte sie sich von ihm bewegen lassen, ihren guten Dienst bei uns aufzugeben. Das hat sie mir oft versichert. Hoffentlich ist dem Mädchen nichts zugestoßen. Weib, du machst dir Sorgen um sie, sorg dich lieber um uns und unsere Zukunft. Wenn der Mob die Judenstadt überschwemmt, dann... Lass sie, Schwiegersohn. Mach deinem Weib keine Vorwürfe, weil sie menschenfreundlich ist. Ich danke euch beiden. Mein Knecht Josef, der neue Synagogendiener, wird sich der Sache annehmen. Musik. Du hast verstanden, was dein Meister dir gesagt hat. Gib Alena, wenn du sie finden solltest. Und ich weiß, du wirst sie finden. Diesen Brief, in dem wir alle sie bitten, zurückzukommen und der Welt zu zeigen, dass man Abraham zu Unrecht beschuldigt. Gib ihr auch dies Aufgeld auf ihren Lohn. Forsche nach ihr, wo immer es geht. Das Amulett, das um deinen Hals hängt, ist gefertigt nach den hohen Künsten der Kabbala. Es ist aus Hirschleder und mit dem Namen des Höchsten beschrieben. Wenn du es trägst, wirst du unsichtbar sein. Entfernst du es von deinem Hals, erscheinst du den Menschen im Gewand eines christlichen Lastträgers. Sei schlau und schnell. Alle unsere Geisteskräfte vereinen sich in dir zum Schutz des Judenvolkes. Geh hinaus und sei unser Schild und Schirm. Bin gemacht aus den Geisteskräften meines Meisters und seiner Schüler. Bin geschaffen, das Judenvolk zu schützen, so wie der Tag zur Arbeit da ist und die Nacht zum Schlaf. Frantik, wer ist da hereingekommen? Niemand, Janik. Du hast so viel Bier getrunken. Du siehst schon geschwänzt. Hey, Werl, noch zwei Krüge! Seid doch mal still, ihr bezechten Brüder. Könnt ihr nichts hören? Draußen vorüber. Draußen? Behüte uns Gott. Die Schritte gehen doch mitten durch die Gaststube. Sind wir denn alle besoffen? Da ist doch nichts zu hören. Nichts zu sehen. Mir war, als hätte mich was gestreift. Heilige Jungfrau, steh uns bei. Ich bin Wachsoldat des Rates. Steh, Ungeheuer! Da ist nichts. Da ist nichts, nein. Du grundgütiger Gott, seht ihr nicht den Schatten an der Wand? Wie ein riesiger Mensch. Unsinn, das ist nur der Schatten des Baums da draußen. Das Bier ist uns zu Kopf gestiegen, Freund. Malt den Teufel nicht an die Wand. Vertreibt ihn lieber mit einem kräftigen Lied. Ja. Hey, oh, ja. Schweingeschlacht, nicht weit vom Tempel Moses, aus Christenblut die Wurst gemacht, ist das nicht was Kurioses? Was war denn das? Hast du einen Bären im Hofwirt oder hältst du dir sonst ein wildes Tier? Ich oder ein wildes Tier? Der Himmel soll mich bewahren. Ist mir doch mein Weib schon genug. Ja, was ist denn nur? Sehen und hören wie am hellerlichten Tage Gespenster? Ist es vielleicht die Furcht vor dem, was wir vorhaben? Ich bin Soldat und fürchte mich nicht. Wofür sollten wir uns denn fürchten? Tun wir etwa Unrecht, wenn wir Rache nehmen an den Mördern des Herrn Jesus Christus, den verruchten Juden? Backen die denn nun wirklich ihre ungesäuerten Brote mit Christenblut? So heißt es. Und wir werden schon dafür sorgen, dass es so aussieht. Was macht Alena, das Täubchen? Sag es uns, lieber Adam. Wenn ich ihr Stübchen aufschließe, weint sie ein bisschen und beschwört mich, sie herauszulassen. Aber das hört sehr bald auf, wenn ich sie in die Arme nehme. Wirst ihr die Zeit nicht zu lang? Mit mir wird ihr die Zeit nicht lang. Hast du ihr gesagt, warum du sie gefangen hältst? Nein, die Weiber müssen nicht alles wissen. Nein, auf keinen Fall. Ja, Brüder, aber ist es nicht doch Unrecht? Unrecht? wird, wovon sprichst du? Glaubst du an unseren Herrn Jesus Christus? Hm. Gewiss, so wahr ich selig werden will. Also musst du auch glauben, dass die Juden mit Christenblut ihre unreinen Zaubereien ausüben, oder? Gewiss. Wenn ihr so sagt... Es ist so. Alle Welt weiß es. Und selbst wenn es nicht so wäre, ihr wisst, dass ich meinen Metzgerladen in einem Laubenbogen habe und neben mir hält ein jüdischer Trödler seinen Kramfeil. Und ihr wisst auch, dass nur dünne Bretterwände diese Läden voneinander trennen. Nun eines Nachmittags, als nur die Fliegenkunden in meinem Laden waren, presste ich aus Langeweile mein Auge an eine Ritze in der Trennwand, um zu sehen, was der verfluchte Mauschel zwischen seinen schmierigen Kaftanen und Röcken, die er zum Verkauf anbot, gerade so tat, ob er in seiner lächerlichen Art hin und her wackelnd betete oder mit Stiefelwichse die blanken Stellen in den Gewändern zuschmierte, damit sie seidig schimmerten. Aber wisst ihr, wobei ich ihn erwischte? Der Satan da drüben zählte Geld. Goldstücke, dass es einem vor dem Blick flimmert und dass einem das Maul offen steht. Wo hat der denn das her? Ja. Das frag ich euch. Alles ist christliches Gut, das er mit Raffen und Schachern an sich gerissen hat. Ja, das ist doch klar. Ja. Und wenn schon so ein armes Luder wie dieser Kleidertrödler den Kasten voller Geld hat, dann überlegt dann mal, was wohl in den Häusern der reichen Leute in der Judenstadt verborgen liegt, an Schätzen und in minstem Metall. Sollen diese Hunde in Saus und Braus leben und hier darben? Ganz gewiss nicht. Aber der alte Synagogendiener, der da morgen vor den Richter soll, der ist doch unschuldig. Kein Jude ist unschuldig. Sie haben Christi Blut vergossen, sie treiben Wucher, sie sind Ärzte und Kaufleute und wir sind armes Volk. Obwohl wir Christen sind, der Prozess morgen wird ergeben. Dass dieser Hund von Synagogendiener ein christliches Mädchen geschlachtet hat, damit die Pessachbrote mit ihrem Blut gebacken werden und punktum. Und dann, wehe! Der Judenstadt! Wehe der Judenstadt und Rache und volle Beutel für uns! Hüte dein Täubchen im Versteck, Adam. Hüte sie gut, bis der Prozess vorüber ist. Ja, da könnt ihr sicher sein. Sie ist hinter Schloss und Riegel, aber lasst uns nach Hause gehen. Es ist spät und morgen müssen wir rechtzeitig zur Stelle sein, wenn das Verfahren abläuft. Nehmt eure Messer und Äxte, eure Zündelbüchsen und Hackmesser mit. Gleich nach dem Urteil beginnt die Jagd. So soll es sein. Zahlen, Herr Rürth, morgen Abend. Zahlen wir mit roten Goldfixen aus den Truhen des Hohen Rabbi Löw! Möchte wissen, wer da wie ein dreifach gestiefelter Wachhauptmann hinter mir hermarschiert. Hey, Kamerad? Zum Teufel, da ist keiner. In diesem Bier muss etwas gewesen sein, das mir nicht bekommt. Verflucht! So viel habe ich doch gar nicht getrunken. Hey! Du, wer bist du, der du dich ständig im Schatten verbirgst? Ich bin Adam, Kamerad, ein braver Soldat der Stadtwache. Was willst du von mir? Zeig dich und zieh, wenn du ein Kerl bist. Alle guten Geister loben Gott den Herrn. Das kann nicht von dieser Welt sein. Heilige Jungfrau Maria, steh mir bei. Ich will dir eine Kerze weihen, so dick wie mein Arm. Rette mich von diesem tapsenden Nichts. Über mir die Sterne. den Wind in meinen Haaren, möchte ich wiederum erfahren, warum sitz ich hier gefangen, zwischen Hangen, zwischen Bangen, zwischen Zweifel und Bereuen, kann mich nur sein Blick befreien. Adam, mein Schatz! Schnell, die Türe zu! Doppelte Riegel und Ketten! Gib dein Bett, es davor zu schieben, deine Truhe, sie darauf zu türmen! Schnell! Aber Adam, was ist denn? Es verfolgt mich! Die Schritte kommen mir nach! Horch doch nur! Sie sind vor der Tür! Sie betreten das Haus! Sie kommen die Stiege herauf! Was ist das? Ich weiß es nicht! Es ist nichts, verstehst du? Nichts! Es sind nur diese Schritte! Hast du den Spruch gegen böse Geister gesprochen? Ja. Dich bekreuzigt! Das Vaterunser gebetet. Gott und Maria um Gnade gebeten. Alles, alles. Den Teufel abgeschworen. Alles, alles, Alena. Es hat nichts geholfen. Durch Alprag bin ich gelaufen, die fürchterlichen Schritte abzulenken. Sie folgen mir immer. Bete, Alena. Bete. Du bist unschuldig und gut. Vielleicht hilft es bei dir. Welche Schritte hast du denn auf dich geladen, Adam, mein Liebster? Geht es um mich? Sieh, ich vergebe dir. Du hast es aus übergroßer Liebe zu mir getan, mich hier gefangen zu halten. Ach nein, Alena, nein. Nicht nur aus Liebe. Ich bereue. Adam! Gott, steh mir bei. Da ist nichts. Die Tür fällt ein und da ist nichts. Herr im Himmel, vergib uns unsere Schuld. Was ist das für ein Ding, das es nicht gibt? Halt! Steh still, du Unding! Hier ist mein Ding! Es hebt mich auf. Es trägt mich fort. Hilfe, Adam! Alena, Hilfe! Oh Gott! Adam. Adam, wo bist du? Die Moldau. Ich bin mit Adam am Ufer. Wir sind spazieren gegangen. Vielleicht bin ich eingeschlafen unter seinen Liebkosungen. Nee, wer benetzt mich mit Wasser? Jetzt weiß ich wieder. Irgendetwas kam und... Oh, es war so entsetzlich. Adam! Oh, wer bist du, riesenhafter Lastträger? Sag mir deinen Namen. Redest du nicht mit mir? Hm? Was für seltsame Augen du hast. Du, sag etwas. Kannst du nicht sprechen? Bist du stumm? Er nickt. Und was kramst du da aus deinem Wams? Einen Brief? Oh, für mich? Ich verstehe nicht. Alena, kehre so schnell es geht zurück in die Judenstadt. Der alte Abraham, Christenblut, du sollst als Opfer des Gerichts zusammen? Entsetzlich. Darum hat mein Adam mich in dem Zimmer eingeschlossen. Stummer Mann, hier steht, du wirst mir helfen. Komm, wir müssen rechtzeitig zum Gerichtstag da sein. Du hast mich hierher gebracht, damit mich niemand findet, nicht wahr? Ah ja, du nickst. Oh, deine Augen sehen so tot aus. Und doch glaube ich, in dir ist mehr Barmherzigkeit als in den Herzen meiner christlichen Freunde. Und meines Liebsten, die mich benutzen wollten, um... Komm, bring mich zur Stadt. Bring mich zum Gericht. In mir ist die Barmherzigkeit derer, die mich schufen. Wir werden zur Stelle sein. Wir alle haben die Worte des Rabbi Löw, den man den hohen Rabbi nennt, gehört. Er will uns erklären, dass im jüdischen Ritus Blut und schon gar Menschenblut keine Rolle spielt und dass alle, die da behaupten, die Pessachbrote würden mit Christenblut gebacken, das Judenvolk verleumden. Dagegen steht die Aussage eines wackeren Mädchens, die in der Taufe den Namen Magdalena erhielt. Einst, als sie sich noch zum falschen Glauben bekannte, hieß sie Dina und war die Tochter eines jüdischen Baders. Magdalena, die als Novizin in einem Kloster lebt, ist bereit, ihre Aussage vor Gericht zu tun. Man führe sie herein. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Bist du bereit, Zeugnis abzulegen, meine Tochter? Ja, so wahr mir Gott helfe. Ist es wahr, dass die Juden für ihr Osterbrot Christenblut verwenden? Ja, euer Gnaden, das ist so. Dina! Ihr redet, wenn ihr gefragt werdet, Rabbi Löw. Sprich ohne Scheu, mein Kind. Weißt du vielleicht auch, woher dies Jahr die Juden das Blut für ihr Osterbrot nehmen? Gewiss, Herr. Es ist doch Alina, die Dienstmagd, verschwunden, die in vielen jüdischen Häusern ein- und ausging, den Sabbat vorzubereiten. Und wer soll diese ruchlose Tat vollbracht haben? Siehst du ihn hier im Saal? Sprich ohne Scheu, liebe Tochter. Gewiss ist er hier im Saal. Er sitzt dort auf der Anklagebank und heißt Abraham Chaim. Dina, beim Gott unserer Väter, warum tust du mir das an? Was habe ich dir Übles getan, dass du mich so verleumdest? Schweig, Unwürdiger! Sag mir, Mädchen, woher du das weißt? Hast du ihn vielleicht gar gesehen, als er seine abscheuliche Mordtat verübte? Nein, Herr Richter, das habe ich nicht, aber das ist auch nicht nötig. Jedermann weiß doch, dass der Synagogendiener Obliegenheit unter anderem darin besteht, das Blut für die Pessachbrote zu beschaffen. Dina! Dina! Ich heiße Magdalena. Dina bin ich nicht mehr. Recht so, du Heldin des wahren Glaubens, Rabbi Löw. Ihr habt das Wort. Euer Ehren, dieses Mädchen lügt. Ob aus Dummheit, Bosheit oder weil sie bestochen wurde, das weiß ich nicht. Wart eure Zunge, Rabbi. Ihr beschuldigt eine Klosterfrau des falschen Zeugnisses. Herr, ich sage euch, das Mädchen Alina, von dem behauptet wird, sie sei ermordet worden von diesem alten Mann, lebt, ist gesund und wird binnen kurzem hier erscheinen. Wenn dies geschieht, werdet ihr dann die Beschuldigungen, die diese Magdalena gegen uns richtet, als falsch zurückweisen? Wird dann Abraham Chaims Schuldlosigkeit erwiesen sein? Gewiss, Rabbi, aber ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Es ist noch keiner von den Toten wieder auferstanden vor dem jüngsten Gericht. Oh, Josef, Josef, beeile dich. Herr, dann könnte es sein, dass dieses Gericht zum jüngsten Gericht wird. Denn Alina wird Aussagen machen, wieder die falschen Zeugnisse. Wenn aber unsere Unschuld erwiesen sein wird, gestrenger Herr, werdet ihr dann hintreten vor die Majestät des Kaisers und zugleich mit mir und dem Astrologen der kaiserlichen Hoheit, mit Tycho Brahe, von dem Herrscher ein Edikt erwirken, das mein Volk von dem Verdacht des Blutgebrauchs freispricht. Das gelobe ich euch hier, Rabbi Löw. Aber es wird nimmer mehr geschehen. Wo ist denn eure lebende Tote? Ruft sie auf, vor die Schranken des Gerichtshofs, damit wir sie sehen und hören. Josef, mein Diener, wo auch immer du bist, erscheine und bringe unsere Zeugin herbei. Ich kann niemanden sehen. Josef, erscheine. Gelobt sei Gott, der Hüter Israels, der nicht schläft noch schlummert. Hier ist mein Diener. Und hier bin ich, ihr Herren. Keinesfalls ermordet, wie man euch weismachen will, sondern gefangen gehalten von einem betrügerischen Liebsten und ein paar Bösewichtern, die erreichen wollten, dass Schuld auf meine gute Herrschaft und ihr ganzes Volk fallen sollte. Nein, dieser alte Mann hat mir kein Haar gekrümmt. Der freundliche Stumme hier befreite mich, und durch einen Brief meiner Herrschaft und des hohen Rabbi Löw wurde mir kund, was für ein schändlicher Betrug verübt werden soll. So gräbt sich die Lüge selbst ihr Grab. Du bist frei, Abraham Chaim. Man führe diese Novizin in ihr Kloster zurück. Sie hat uns keinen guten Dienst getan. Herr, soll das alles sein? Ihr hattet ein anderes Versprechen getan. Was ich versprochen habe, werde ich halten. Geht mir jetzt alle aus den Augen. Oh, Rabbi, verzeiht. Ich war so töricht und mein Schatz hat mich betrogen. Dank euch. Bedanke dich bei Josef. Er ist unser Freund und der Freund aller Gerechten. Nun, Tochter, bist du froh, deine Magd wieder zu haben? Ja, denn sie ist ein herzensgutes Mädchen. Und außerdem ist durch ihr Zeugnis und durch die Weisheit meines Vaters ganz Israel vor schwerem Schaden bewahrt worden. Der Kaiser hat einen Befehl verkünden lassen, nachdem die Beschuldigung des Blutgebrauchs vom Judenvolk genommen ist und dergleichen für Verleumdung erklärt wird. Dann, das ist ja gut und schön. Aber wie viel Arbeit bringt dies Fest doch mit sich? Und dieser da, der Josef, der sitzt stumm in der Ecke, stützt den Kopf in die Hände und tut gar nichts. Du bist ungerecht. Er hat uns aus großer Not gerettet. Ja, ja, das ist ja richtig. Aber würde es ihm etwas schaden, für mich ein paar Besorgungen zu machen? Sieh mal, ich könnte ihm ja einen Zettel für die Markt vorschreiben, damit er mir Äpfel holt und mehr Rettich für die Festtafel. Was meinst du? Mutter, der Vater hat gesagt... Dein Vater ist ein weiser Mann. Aber praktisch ist er nicht. Wenigstens Äpfel, denke ich, kann er mir doch holen, der Josef. Josef, komm her und hole Äpfel, so viel ich brauche. Hier, nimm den Zettel. Äpfel holen, viele Äpfel. So viel sie braucht. Mutter, lass Josef in Ruhe. Oh weh, da geht er schon aus dem Haus. Das kann nicht gut gehen. Hast du vergessen, wie es mit dem Wasser war? Ich geh zur Schule und hol den Vater. Was du nur hast, kümmere dich um deine Sachen. Da rennt sie schon. So was Dummes. Als wenn dieser stumme Klotz nicht mal Äpfel vom Markt besorgen kann. Schleppt mich hier mit samt meinem Stand weg! Hilf! Äpfel holen, viele Äpfel, so viel sie braucht. Setz mich ab, du Ungetüm! Grundgütiger Gott, was hat das denn zu bedeuten? Setz mich sofort ab, hörst du? Josef! Um Gottes Willen, setz sie ab! Was hast du denn nun wieder gemacht? Hab ich dir nicht auf den Zettel geschrieben, was ich will? Und nun schleppst du die Apfelfrau mit ihrem ganzen Stand her? Himmel! Himmel! Mir ist ganz schwindelig. Ja, ist denn der vollkommene Schucke, dieser Schamester? Gute Frau, beruhigt euch. Kommt, trinkt ein Gläschen Wein auf den Schreck und erzählt erst mal. Euren Wein könnt ihr für euch behalten. Der Kerl da kam und legte mir euren Zettel vor. Na, ich bin nicht so gescheit, dass ich lesen kann, und fragte einen Passanten, und der las vor. Äpfel will die Frau des Rabbi Löw. Äpfel, was sonst? Schließlich verkaufe ich ja Äpfel. Macht dem Josef also eine Tüte voll, fertig. Aber die war ihm wohl zu klein, so wie er sie anglotzte. Da machte ich eine andere, größere, und wieder dieser Blick. Da sagte ich, na, was ist? Willst du nicht gleich den ganzen Stand dazu? Und da hob er mich auf, zusammen mit meinem Stand, und schleppte mich hierher. Himmel, mir zittern immer noch die Knie. So beruhigt euch doch. Wie soll ich denn nun meine Äpfel verkaufen? So kurz vor dem Pessachfest. Ich werde euch entschädigen, gute Frau. Das will ich wohl meinen, dass ihr das müsst. Und wie komme ich zurück auf meinen Platz am Markt? Ach, gebt mir euren Wein, jetzt kann ich doch einen Schluck gebrauchen. Ach, wo ist er denn eigentlich, dieser Klotz? Dieses stumme, unverständige Vieh. Da sitzt er, als wäre nichts geschehen. Stützt den Kopf in die Hände und döst vor sich hin. Gibt's denn sowas? soll er mich gefälligst auch zurücktragen auf den Platz, wo ich hingehöre. Nein, das soll er nicht, gute Frau. Denn dieser Josef soll nur das tun, was ich im Dienste des Herrn von ihm verlange. Rabbi Löw, seht, was für einen Streich mir euer Diener gespielt hat. Verzeiht, es ist nicht aus Mutwillen geschehen. Manchmal missversteht er etwas. Mann, ich wollte doch nur... Ich weiß schon, Perla, liebe Törin. Gott hat dich mir wohl verliehen, um zu erproben, ob ich der Tugend der Sanftmut fähig bin. Bist du mir sehr böse? Nein. Ich weiß, du kannst nicht verstehen, dass dieser hier still sitzt, wenn du in Bewegung bist. Es ist schwer. Aber tu es nun nicht wieder. Nie wieder, Löw. Ich gelobe es. Und was wird mit meinen Äpfeln? Ihr habt sie hierher gebracht. So müssen wir sie euch alle abkaufen. Oh, ja, ja. Der Meister ist fort. Ich warte. Kein Wort vom Meister. Was kann ich tun? Ich warte. Kraft fließt mir zu. Kraft des Meisters, Kraft von all überall her. Ich rieche die Stunden, der Wind, der die Luft reinigt, kommt von weit her, Garten Eden, Wind vom Garten Eden. Ich will nicht ins Nichts, ich will bleiben. Alles kann ich erreichen, 10 Ellen über der Erde, 10 Ellen unter der Erde, keine Weisheit, aber alles kann ich erreichen. Kraft, die in mich einströmt wie das Wasser des Flussbetts, wie das strömende Wasser hinter dem Staudamm. Kraft, die wächst, es tut weh, es muss heraus. Ich will nicht ins Nichts, ich muss es tun. Wo ist mein Meister? Ich kann nicht mehr warten. Ah! Ah! Ah! Löw, entsetzlich ist es geschehen, der Golem. Was ist mit ihm, Ezechiel? Er wütet, zerschlägt und zerbricht, was ihm unter die Finger kommt, reißt Bäume aus, stampft nieder, was ihm in den Weg kommt. Gott, der Gerechte. Ich habe vergessen, ihm den Befehl für den Feiertag zu geben, den Befehl, den Sabbat zu heiligen und zu ruhen. Ich muss ihn aufhalten. Willst du Gottes Gebote brechen? Dir ist für die Dauer des Feiertags jede Arbeit untersagt. Menschen sind in Gefahr. So ist mir erlaubt, die Sabbatruhe zu brechen. Josef! Josef! Ich befehle dir, bleib stehen! Hier bin ich, mein Meister. Ich gehorche. Es ist Feiertag, Josef. Geh nach Haus, ruhe und schlafe. Morgen sei wieder auf Wacht und melde mir, wenn du etwas erspähst, was den Frieden Israels stört. Ich will ruhen und schlafen, mein Meister. Süß weht der Wind vom Garten Eden. Geheiligt sei das Pessachfest. Geheiligt sei das Pessachfest. Thank you. Gelobt, der da rettet und erlöst. Hier bin ich, Rabbi und Meister. Willkommen, Ezechiel. Der Gott unserer Väter stärke meinen Willen und läutere mein Herz. Friede mit dir, Yitzhak, mein lieber Schwiegersohn. Die Zeit ist heran, dass wir unserem Geschöpf den Odem wiedernehmen. Der Golem war geschaffen worden, Israel zu beschützen in Zeiten der schweren Not. Und nur dazu. Diese Aufgabe hat er erfüllt. Ihr seht, wie leicht er sich in unser Verderben verwandeln kann. Alles hat seine Zeit und seinen Platz im Leben. Die Zeit des Golems ist vorbei. Was ist zu tun, Meister? Was wir gemeinsam erschaffen haben, können wir nur gemeinsam aus dem Leben abberufen. Dazu müssen wir die Zeremonie, mit der wir ihm die Kraft der Elemente gaben, in umgekehrter Ordnung vollziehen. Und dann wird was geschehen? Er wird zerfallen. Nur ein Häufchen trockenen Lehms wird zurückbleiben. Wir sind bereit, Meister. Ich habe ihn heute Nacht zum Schlafen in die Altneuschule geschickt. Dort ruht er in einer Dachkammer. Um die vierte Stunde des neuen Tages müssten wir unser Werk vollziehen. Wird er sich nicht sträuben und um sein Leben kämpfen? Kein Wesen will zurück ins Nichts. Aber er schläft auf meinen Befehl. Und aus dem Schlaf wollen wir ihn behutsam zurückbefördern ins Reich des Unbelebten. Ich habe Mitleid mit ihm. So unendlich Gutes hat er uns getan. Kann er nicht bleiben und von dir gelenkt? Was sagst du dazu, Ezechiel? Ich glaube, nur Gott der Herr allein kann Schöpfer sein, der toten Staub mit Atem erfüllt. Und nur durch seine Gnade hat unser Meister und haben wir die Kraft besessen, dies Wesen zu machen, damit es Israel rette. Wir haben nicht das Recht, unsere Befugnis zu überschreiten. Ich stimme dir zu. Ich behaupte aber, dass der Golem Anteil am ewigen Leben haben wird, da er unser Volk aus so schwerer Bedrängnis errettet hat. Dereinst wird er mit den Toten erwachen in anderer Gestalt. Er wird die Luft vom Garten Eden atmen jede Stunde. Er wird stark sein und behutsam, gehorsam und fest, freundlich zu jedermann, der des Schutzes bedürftig. Und auch die Gabe der Sprache wird der Allmächtige ihm dann verleihen. Lasst uns das Werk vollbringen. Als der hohe Rabbi Löw den Golem erschuf. Hörspiel von Waltraud Lewin nach Motiven aus jüdischen Märchen. Dramaturgie Silvia Schulz, Musik Matthias Suschke. Es spielten den hohen Rabbi Löw Ulrich Voss, Perla sein Weib Eva Schäfer, Yitzhak Jens-Uwe Bogatke, Ezechiel Hartmut Schreier, Alena Heike Jonka, Adam Jörg Schüttauf, den Golem Ulrich Lipka. In weiteren Rollen Gundula Köster, Klaus Manchen, Günter Junghans, Wolfgang Hossfeld, Hans Teuscher, Heidi Kipp, Astrid Krenz und Georg Helge. Schnitt Monika Brummund, Ton Hans Blache, Regieassistenz Stefan Pietsch, Regie Manfred Teubert. Produktion Funkhaus Berlin 1991. Die Frage nach dem Daseinsrecht künstlicher Lebensformen hat der Prager Schriftsteller Karel Čapek 1921 aufgegriffen und auf Golems moderne Nachfahren, die Roboter, übertragen. Die Hörspielfassung seines Theaterstücks R.U.R. Rossum's Universal Robots senden wir am 30. April um 0:05 Uhr.